Erster, es war im vierten Jahr von König Zedekia. Hanania sprach im Tempel zu Jeremia. Zweiter, Hanania sagte, Gott spricht jetzt. Ich nehme die Last von Babel weg. Dritter, in zwei Jahren kommt alles zurück. Die Sachen aus dem Tempel kommen heim. Vierter, auch König Jechonja kommt zurück. Alle Gefangenen kommen aus Babel nach Hause. Fünfter, Jeremia antwortete Hanania im Tempel. Alle Priester und Leute hörten zu. Sechster, Jeremia sagte, hoffentlich macht Gott das. Hoffentlich kommen alle bald zurück. Siebter, aber höre mir jetzt gut zu. Das Volk soll es auch hören. Achter, früher gab es andere Propheten. Sie sprachen oft von Krieg und Krankheit. Neunter, ein Prophet spricht von Frieden. Er sagt die Wahrheit, wenn Frieden kommt. Zehnter, Hanania nahm das Holz von Jeremias Hals. Er machte das Holz kaputt. Elfter, Hanania sagte, Gott macht das Gleiche mit Babel. Jeremia ging dann weg. Zwölfter, später sprach Gott wieder zu Jeremia. Das war nach dem Streit. Dreizehnter, geh zu Hanania. Sag ihm, du hast Holz kaputt gemacht. Gott macht Eisen. Vierzehnter, Gott sagt, alle Völker müssen Babel dienen. Sogar die Tiere dienen Babel. Fünfzehnter, Jeremia sagte zu Hanania, Gott hat dich nicht geschickt. Du lügst. Sechzehnter, Gott sagt, du stirbst noch in diesem Jahr. Du warst gegen Gott. Siebzehnter, Hanania starb in diesem Jahr. Es war im siebten Monat.